Transparenz für die Ohren. Nimmt irgendjemand bitte auf, wer gerade Lust hat, und Protokolle und Skara im Speziellen, wenn sie da ist. Ansonsten bitte im Pad eintragen. Pad habt ihr alle oder soll ich das nochmal posten? Ich poste das nochmal rein. Sie. Ja, oder so. So, dann haben wir ja gesagt, wir haben angefangen, 20.30 Uhr. Ich begrüße jeden, freue mich, dass ihr alle da seid. Wir haben erstmal Organisatorisches. Da würde ich ganz gerne, dass die Orga-Leute vom Team Polgef nächste Woche um 19.30 Uhr kommen, dass wir eine halbe Stunde mal ein bisschen früher reden. So wie wir es früher Montag gemacht haben, aber Montag läuft nicht mehr, weil wir dort jetzt die Redaktionssitzung Orga-Gespräche haben. Und da ich mich nicht aufteilen kann, müssen wir das jetzt auf Dienstagabends verschieben. MdB steht ist nichts, FSA die ganzen Demos, die wisst ihr wahrscheinlich, wer mag ab 55 bitte den Link da nochmal einteilen. Die sogenannten Freiheitsserver sind wahrscheinlich die Freifunker, gehe ich mal, oder was auch immer. Weiß irgendjemand, was zu Freiheitsserver zu sagen würde? Ja, Stoß, das ist normalerweise der Pirat Flash, das hat nichts mit Freifunk zu tun, das ist ein anderes Projekt, das am Laufen ist. Da sind aber teilweise aus NRW und so auch Leute mit dran. Wenn der Neuigkeiten hat, wenn sich da was bewegt, dann kommt der immer und meldet sich. Ansonsten kann man das überspringen. Okay, danke dir. Gut, dann haben wir vom Bund diese ganzen Tätigkeitsberichte habe ich hingeschrieben, was ich alles gemacht habe. Ein paar Sachen habe ich vergessen sicherlich. Ansonsten, was uns momentan wichtig ist, ist diese 100.000 Stimmen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Der Link ist bei 61. Wäre super klasse, wenn ihr das weiter verteilen könntet, dass die bei den nächsten Infoständen FSA und so weiter, dass das halt weiter verbreitet wird. Dass wir bis Ziel ist der ganzen Aktion, bis, ich glaube, September 100.000 Unterschriften zu kriegen. Und ich denke mir, das sollten wir hinkriegen. Gibt es dazu Fragen? Ja, die Frage, die ich heute schon mal mehr oder weniger, ja, fast klapsig, aber doch irgendwie ernst gemeint auf der Mailingliste gestellt hatte, nämlich, habe ich geschrieben, ja, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Hast du auch schon darauf geantwortet? Ob ich darauf geantwortet habe? Ich habe sie nur gelesen. War ja an Seko gerichtet. Ich mische mich dort da nicht ein. Nein, Spaß beiseite. Schick es bitte der Hermi zu, dass sie das verändern könnte dann als PDF. Und zwar an Hermi direkt, ja? Okay, mache ich. Aber ein bisschen freundlicher schreiben, nicht ganz so lapsig. Danke. Du siehst mich denken. Ja. Ansonsten haben wir vom Bund her halt jetzt nächste Woche die, also am Dienstag die Jupi. Ja, wir treffen uns mit den Jupis. Das ist jetzt genau nächste Woche Dienstag auf dem Jupi-Server. Ich werde das die Polgefunde machen wahrscheinlich und dann werde ich mal darüber springen. Ich weiß jetzt die Uhrzeit nicht, dass wir da mit dem mal reden, dass da mal endlich mal ein bisschen zu meiner Sicht Bewegung reinkommt. Das ist so von mir der Plan. Von den Jupis musst du mal auf die Jupi-Seite schauen. Habe ich nicht im Kopf. Habe ich irgendwo. Warte mal, kann ich. Mag jemand das mal raussuchen, dann kann ich weitermachen. Von den Jupis einfach dann auf 71 oder so posten. Das ist das Treffen von allen Piraten mit den Jupis. War so gedacht. Jetzt ist es der Bundesvorstand mit ihrem Bundesvorstand. Auf jeden Fall wird dort sein der Michael Ebner und der Marc. Wie gesagt, ich werde halt später dazu stoßen, wenn diese Versammlung hier vorbei ist nächste Woche. Das ist der 30. Juni, ich glaube um 20 Uhr oder sowas. Aber steht auf deren Seite, mal gucken. Dann haben wir die Analysen, die wir ja irgendwann mal angefangen haben. Bei den Grünen habe ich jetzt gesehen, die versuchen es weiterhin mit Freifunk, um weiter nach vorne zu kommen, haben aber eine Fritzbox benutzt in NRW, die Grünen, und ich musste drüber lachen. Das ist eine Fritzbox für Freifunk. Ja, kann man machen, sollte man nicht machen. Danach kommen die Linke. Ja, das ist noch der alte Teil. Die SPD hat sich für mich selbst zerschossen, zumindest auf Bundesebene mit VDS. Und TTIP, also nach dem SPD-Konvent letzte Woche, werden wir den Herrschaften von der SPD anbieten, dass sie gerne zu uns kommen können. Das können auch die Landesverbände gerne machen. Wer unzufrieden ist mit der SPD, wo ich verstehen könnte, können die das gerne machen. Können die gerne zu uns kommen. FDP, ja, die hauen nach uns jetzt auch hier von wegen bereiten Klage vor, gegen VDS vor, machen die über die Landesverbände, solltet ihr auch drüber nachdenken, wir bereiten das auch vor. Und wenn ihr PMs dazu schreiben wollt, schreibt es vor. Der Patrick hat ja schon einen Artikel letzten Monat, glaube ich, in der Taz, dass er da was vorbereitet. Ich weiß, dass die Justiziare bei uns was vorbereiten, Bavü und diverse andere Landesverbände haben mich auch schon angesprochen. Wenn wir das Mediale ausschlachten wollen, macht es über die Landesverbände erstmal. Und wir werden das, der Redaktionssitzung haben wir gesagt, wir werden auch die Bälle flach halten und das erst, wenn es soweit ist, ab der letzten Lesung, wenn wir darüber nachdenken, werden wir sicherlich was machen, aber wir wollen das erst dingfest machen. Aber wenn ihr als Landesverbände anfangt zu sagen, ihr haut mal ein paar PMs raus oder Blogbeiträge von, wie Rheinland-Pfalz hat das, glaube ich, auch schon gemacht, dass wir dann sagen, wir schießen uns schon mal ein, so dass es halt in den Köpfen schon mal drin ist, dass wir diejenigen sind, die das machen. Ja, klasse. Ja, zur CDU. Hat da jemand was zu sagen? Also das ist nicht gerade so meine Lieblingsbeschäftigung, denn da finde ich alles blöd eigentlich. Warte mal, eine kurze Rückfrage. Also mag sein, dass es mir entgangen ist, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, geht doch Patrick Bayer in Sachen VDS im Namen des AK-Vorrat in die Klage und nicht im Namen der Piraten, oder sehe ich das falsch? Ja, es ist korrekt, dass er darin geht, aber unsere Justiziare, also ich habe mich mit Carsten unterhalten vorletzte Woche, und wir bereiten auch was vor. Wie weit der Stand da drin ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir uns mit AK-Vorrat und auch den allen anderen zusammentun. Aber wir können meinetwegen über die Landesverbände dann schon was rausschießen, Mediales zu nutzen. Okay, danke. CDU basht momentan die Griechen. Da bin ich persönlich immer ein bisschen bin ich halt ein bisschen unglücklich, aber sollen die mal machen. Das ist aber wahrscheinlich ja so eine persönliche Geschichte. Ja, und dann ansonsten würde ich dann den weitergeben. Hat irgendjemand was zu den einzelnen Parteien noch was zu ergänzen? Also es muss nicht sein, dass ich es mal sage. Oder kann auch jemand vom Zuschauerraum was sagen? Zuhörerraum, Entschuldigung. Dazu nicht, aber bevor wir zu den Folgen der Länder kommen, habe ich eine Frage zum Antragsportal für den BPT. Wollen wir es jetzt machen oder können wir das später machen? Ja, Manfred Schramm ist wieder auch schon angesprochen. Ich habe da heute eine Mail gelesen, da war ich irgendwie in CC. Ja, können wir zum Schluss machen vielleicht. Wäre mal ganz gut, okay. Glaube ich. Ja, okay. So, Baden-Württemberg. Ist denn der Philipp da? Oder irgendjemand anders aus Baden-Württemberg? Okay. Also da ich habe da mitbekommen, was die machen, dann gut. Schreibt mal irgendjemand bitte rein, weil erzählen und reinschreiben finde ich mal blöd. Die haben momentan die haben einen Innenminister in Baden-Württemberg, wo die Vorratsdatenspeicherung relativ positiv findet. Genau, dieser Reinhard Gall hat sich einen Shitstorm eingefangen von einer ganzen Netzgemeinde, was ich persönlich ganz gut fand. Selbst Medienvertreter wie Xtra3 etc. lästert über die. Die Baden-Württemberger Piratenpartei fordert den Rücktritt von Reinhard Gall und sie sind medial momentan extrem gut aufgestellt diesbezüglich. Sie sind auch in diversen Medien gut aufgetreten. Aber ich wäre glücklich darüber, dass ein Baden-Württemberger Vertreter kommt, dass ich das nicht mal alles weiß. So, das war jetzt meine Einschätzung. Ansonsten machen die noch ein paar Sachen zusätzlich. Also die sind da momentan aus meiner Sicht medial dadurch, dass der Martin da seit Ewigkeiten dabei ist und auch ein gutes Team in der LGS wohl herrscht, haben die dort einigermaßen vernünftige, also nicht nur einigermaßen vernünftige Aufstellung, medial aufgestellt, weil die Vernetzung da gut ist. Zusätzlich ist ein Mitglied in Stuttgart verstorben, der hat in der Todesanzeige aufgefordert, dass die Piratenpartei in Stuttgart unterstützt wird mit Spenden und er möchte kein Geld haben und da sollte man da auch mal eventuellerweise gedenken, dass es auf der Webseite von der Piratenpartei Stuttgart zu sehen. die Todesanzeige von dem an. Fand ich auch ganz rührend. Das ist, was ich über Baden-Württemberg weiß. Aber jetzt kommt Bayern. Weiß irgendjemand von Baden-Württemberg noch was? Die Spende soll, ganz wichtig, die Spende soll der Piratenpartei zugutekommen. Auch da mal. Die Beerdigung ist am 26. Eventuellerweise könnten wir da was machen, weiß ich noch nicht. So, das ist zu Baden-Württemberg. Weiß noch jemand was von den Baden-Württembergern? Okay. Bayern, Olaf, magst du was erzählen, bitte? Ja, gerne. Okay, wir sind im Moment aktiv in verschiedenen Vorbereitungsphasen, unter anderem für den Bundesparteitag, der ist ja in 4 Wochen schon. Und da müssen Dinge eben laufen. Wir sind aber auch in der Vorbereitung für den Netzpolitik-Kongress. Wir hatten jetzt zuletzt Mumble, das 7. an der Zahl, und haben dann über das Motto gesprochen. Wir haben verschiedene Slogans, die wir uns noch durch den Kopf gehen lassen, aber ein paar Sachen sind schon ganz griffig. Ich will hier jetzt einfach nicht irgendwie einen Floh ins Ohr setzen. Es tut sich jedenfalls was. Den Landesparteitag, der ist zwar erst im September, aber da müssen natürlich auch Sachen vorbereitet werden. Wir haben den in Ismaning und tun Dinge. Die Navalia-Gruppe bei uns bereitet einen Antrag für den Bundesparteitag vor. Da ist die Kernaussage eben der digitale Wandel, Bildung im digitalen Wandel, Arbeit im digitalen Wandel. Wir deklinieren das oder die Gruppe dekliniert das mal durch und schreibt da Sachen. Das ist also auch im Prozess begriffen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen in Außenwirkung beispielsweise folgendes Highlight gehabt, also ein Besuch über den Kreistag Rosenheim beim Brenner Basistunnel. Dieses Thema ist ein Bundesthema, aber das Inntal in Oberbayern wird es dramatisch treffen. Entweder kommt eine Untertunnelung, die Millionen von Euro kostet, oder aber ein anderes Konzept, das die Gemeinden entlang der Strecke tangieren wird. Bundeskonzept insofern, Österreich und Italien, die haben schon 40 Kilometer vorbereitet und Bayern hinkt da hinterher und alle fragen sich, wo ist denn bitteschön Berlin? Okay, es wird also ein Thema, das uns in den nächsten Jahrzehnten, also mindestens 10 Jahre sind dafür anzusetzen, begleiten wird. Die Piraten werden da sicherlich auch irgendwann mal Position einnehmen müssen. Wie auch immer. Jetzt erstmal eine Brenner Basistunnel-Besichtigung, sodass man sich einen Überblick verschafft, wie die aktuelle Situation ist. Wir haben aber auch Sachen, die wir im Kernthemenbereich vorbereiten. Da also am kommenden Wochenende sind wir, Astrid, Sem und ich, im Landtag von Bayern und werden einer Tagung beiwohnen, die sich dann nennt Leben und Lernen im digitalen Zeitalter. Das wird wieder ein kleines Schlüsselsteinchen sein, für den digitalen Wandel, also welchen Aspekt wir da auch betonen können. Unsere Niki 1V wird an diesem Wochenende dann in Göttingen sein und Website-Design besprechen. Und wir bereiten uns auch vor auf den Besuch von Dr. Hofreiter, Grüne aus Bundestag. Der tingelt nämlich auch durch Wasserburg, Rosenheim und Oberaudorf und wird dann unter anderem eben in Oberaudorf auch wieder was zum Brenner Basistunnel sagen. Also das Thema wird hier langsam hochgekocht. Wir sind aber auch, das kam gestern mal durch in der Vorbereitung, der Freiheit statt Angst Demo in München. Die ist am 10. Oktober, hört sich weit gesteckt an, aber Piraten scharren schon mit den Hufen und wollen Sachen vorbereitet wissen. Wenn es also irgendwo eine Gelegenheit gibt, Freiheit statt Angst Demo, Teilnahme oder wie auch immer, dann bitte auch den Hinweis platzieren, dass in München am 10.10. ebenfalls eine Freiheit statt Angst Demo stattfinden wird, an der maßgeblich die Piraten beteiligt sind. Das war schon. Ich danke fürs Zuhören. Fragen jederzeit gerne. Danke dir für deinen Einsatz, Olaf. Berlin, waren, ist jemand aus Berlin da? Nein. Da war die FSA-Demo, wo auch Piraten mitgemacht haben am Samstag und die Toten kommen am Sonntag, wo Bruno zum Beispiel die Aktion mitgemacht hat. Das sind die beiden, wo ich auch gesucht habe, wo ich weiß, was in Berlin war. In Berlin ist extrem viel immer was los, also in den einzelnen Stadtverbänden, Stadtbezirken, und jetzt alles einzeln aufzuzählen, wäre, glaube ich, müßig. Ich muss mich noch entschuldigen, ich lese auf den Dings, die Baden-Württemberger haben gerade Vorstandssitzung, deshalb konnte keiner kommen, sorry. So, jetzt kommt Brandenburg, da war ich da, der neue Ansprechperson, habe ich den Twitter-Account da reingeschrieben, T. Lang. Ist für uns als Poltefs Ansprechperson, da wurde am Wochenende gewählt und da war eigentlich relativ gute Stimmung auf dem LPT. Ja, dann erzähl, Entschuldigung. Ja, jo, wie gesagt, Christoph hat das Wesentliche schon gesagt. Ich bin als Beisitzer gewählt worden. Die Bezeichnung Paul GF gibt es bei uns nicht mehr offiziell, aber es wird wohl so aussehen, dass ich als Paul GF fungieren werde. Also stimmt das wohl mit der Ansprechperson. Danke dir. Habt ihr schon was gemacht seit dem LPTF? Nee, eigentlich noch nicht. Also wir haben festgelegt, dass wir eine konstituierende Sitzung am 29.06., also in einer knappen Woche, haben werden. Ansonsten sind wir in der Vorbereitung dafür. Frage? Na, erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, Glückwunsch. Genau. Ich habe eine Frage. Ja, mach. Okay. Wenn ihr dann O euch definiert habt, könnt ihr dann auch sagen, wer bei euch dann für die Presse vornehmlich Ansprechpartner ist? Vielen Dank. Ich hoffe, das kriegen wir geklärt und wenn ich das weiß, dann werde ich es auch gerne rumgeben. Danke dir. Bevor ich das vergesse, für die Bundesebene habe ich was vergessen und zwar findet am Mittwoch, morgen Abend, ich glaube um 20 Uhr, eine Mumble des P-Shops statt. Da würde ich bitten, dass die Baden-Württemberger, die Rheinland-Pfälzer, wen hatten wir noch, Sachsen-Anhaltiner und die Hessen also mittauchen, damit dies alles zusammen abgesprochen wird. Oder schickt bitte jemanden dahin, damit die Koordination mit den Bestellungen und so weiter auf einem vernünftigen Maß kommt. Ja, wäre super nice. Am besten irgendwo oben nochmal aufschreiben. So, danke dir, Brandenburg. Also Thomas. Bremen, ist da jemand da? Aber da ist wahrscheinlich noch keiner bekannt. Hamburg, ist da Hauke da? Mhm. Schnappi hatte sich abgemeldet. Die tun Dinge. Okay. Aber ich weiß, dass am Wochenende jetzt LPT ist in Rothenburg in Hessen. MV, Mecklenburg-Vorpommern. Okay. Dabei habe ich momentan keine Informationen, weiß ich nicht genau viel, außer auf der Marine habe ich mich mit 2-3 Leuten unterhalten, das kann ich jetzt aber nicht sagen, was da genau ist. Niedersachsen, Thomas, bitte. Wir hören dich nicht. Augenblick, ja, ich hatte das Mikro aus, sorry. Ja, wie immer in Niedersachsen relativ wenig zu tun, zu berichten. Und wir hatten ja heute eine Demo zum 60. Jahrestag des Lockerungsmarktvertrages, also des Staatskirchenvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land und der evangelischen Kirche. Und ja, da gab es ein Bündnis aus IBKA, Humanistischer Union und Giordano-Bruno-Stiftung, wo wir uns mal kurzfristig mit eingeklinkt haben, um tatsächlich eines der wenigen Alleinstellungsmerkmale in dieser Partei mal nach außen zu tragen, nämlich, dass wir die sind, die am konsequentesten für die Trennung von Staat und Kirche eintreten. Der LAPO hat sich auf seiner letzten Sitzung, die hier am letzten Samstag in Hannover stattfand, als Unterstützer für die FSA entschieden, was eigentlich auch kein Wunder ist, zumal wir hier am 11.07. auch in Hannover eine FSA haben werden. Und da sind natürlich nach wie vor sehr viele Piraten aus allen Teilen dieser schönen Republik eingeladen, dabei zu sein. Ebenso sind wir dem Bündnis Bund Stadt Braun beigetreten, was bislang nur einzelne Kreisverbände getan hatten, so wie es zumindest die Organisatoren uns gegenüber genannt haben. Da warten wir mal ab, was da jetzt auf uns zukommt. das wäre es im Prinzip, was ich so sagen kann aus Niedersachsen, wobei mir noch eingefallen ist, dass wir oben bei der SPD noch vergessen haben. Denn die wollen sich ja jetzt sowas wie eine digitale Agenda geben. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Das wäre es. Thomas, danke. Eine Frage. Ich war in Gorleben als zu Pfingsten und da war eine Riesenveranstaltung. Aber was ich vermisst habe, waren die Piraten. Weißt du, warum dir keiner da war? Wahrscheinlich, weil uns niemand gesagt hat, dass diese Riesenveranstaltung in Gorleben ist. Sagst du mir nochmal das Datum? Moment, da muss ich jetzt meine Frau fragen. Das war Pfingsten. Am Pfingstmontag, glaube ich, war das. Okay, nee, also da ist mir nicht bewusst, dass da was an uns herangetragen worden wäre. Aber diese Veranstaltung ist jedes Jahr um Pfingsten rum. Ja, da magst du recht haben. Also wie gesagt, muss ich mich schlau machen und dann sage ich dir da gern was zu. Okay, weil ich war doch sehr stark enttäuscht, weil eigentlich waren nur die Linke da, die Linkspartei da. Sonst waren eigentlich so wenig ja, politisch und das wäre gut gewesen, eine gute Werbung für die Piraten gewesen. Ja, überall, wo wir auftreten können, um für unsere beschlossenen Themen einzutreten, ist das was Gutes. Okay, danke. Gut, dann gehe ich weiter. Nach Niedersachsen kommt Nordrhein-Westfalen, hat sich abgemeldet. Da gab es gestern, Olaf, eine interessante Geschichte. Die haben am Freitag wahrscheinlich vor... Bist du noch da, Olaf? Ja. Kannst du mir da helfen? Was war denn das? Das wahrscheinlich irgendjemand als Präsidenten Landtag vorstellen wollten. Die Monika halt. Ja, also ich habe jetzt nur auf dem Schirm, dass es in Herne einen Bürgermeisterkandidaten gibt und Seko da auf dem Weg ist. Ich glaube sogar am Freitag. Aber was du gerade angesprochen hast, bin ich jetzt leicht überfragt. Okay, dann ja, muss ich mir das Pad rausholen. Auf jeden Fall am Freitag gewählt werden, aber so wie das aussieht, wird das nichts. Okay. Das hat sich jetzt auf der letzten Sitzung bei uns in der AG bekannt gegeben. Genau. Okay, danke. Es geht um die Präsidentschaft im Landtag und sie meinte aber, selbst wenn sie nicht reingewählt würde, sie wüsste gar nicht, worauf sie sich jetzt mehr freuen sollte, weil sie es dann wohl zumindest politisch gut verwenden können. Und wenn sie drin landet, umso besser, kann man sich ja auch was Nettes machen. Also da werden sie uns sich im Laufenden halten, wie es jetzt ausgeht. Ja, da bin ich auch gespannt. Und danach kommt ja die Sommerpause, so was ich weiß. Wenn noch jemand was von NRW weiß, einfach reinschreiben. Okay. Dann gehe ich zu Rheinland-Pfalz über. Jürgen, bist du da oder Marie? Ja, bin da. Dann schieß los. Ja, bei uns nicht viel Neues. Halt, Wahlkampfmodus ist schon seit längerem. Die Regionen haben ihre Direktkandidaten gewählt. Die Direktkandidaten bereiten sich jetzt auch ein bisschen vor. Die stellen Seiten auf ihren Webseiten, die stellen sich vor etc. Wo ich nochmal darauf hinweisen möchte, ist am 4. Juli die große FSA-Demo in Mainz. Die ist auch federführend von Piraten organisiert worden. Und es wäre klasse, wenn da auch aus den umliegenden Ländern ein paar Leute teilnehmen würden, dass da nicht nur ein paar sind. Ansonsten werden wir uns vom Vorstand nochmal in einem Real-Life-Treffen jetzt nochmal verabreden oder vielmehr, wir haben den Termin schon im Juli, um dann nochmal zu besprechen, wie es ein bisschen weitergeht. Was bei uns ja nicht so schwierig ist wie bei anderen Landesverbänden, da der Vorstand komplett im Amt bestätigt wurde letzten Monat. Ansonsten in Rheinland-Pfalz erstmal ja nichts Neues. Wenn Fragen sind, gerne. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar haben die Grünen Landesdelegiertenkonferenz in Bingen gehabt. Sind dort so unfreundlich von Bürgerinitiativen empfangen worden, dass einige der Delegierten dann lieber den Hintereingang in die Halle genommen haben. Da gibt es auch ein YouTube-Video. Und zwar haben da massiv Bürgerinitiativen gegen ungezügelten Wind-Onshore-Ausbau protestiert. Soll ich dir das stellen? Ich habe das mitbekommen. Okay. Ja, die Frage ist, ob wir da jetzt, weiß ich nicht, ob wir da was gegen machen sollen. Die Grünen, die Aufstellungsversammlung der Grünen ist in der Presse sowieso nicht so gut angekommen. Da hat es viele Querelen gegeben. Da hatte es Personen, die eigentlich gedacht haben, sie gehen auf die vorderen Plätze, sind nach hinten gewählt worden oder weiter nach hinten gewählt worden. Es hat also nicht viel Streit auf dieser Versammlung gegeben. Ja, da passt das vorher natürlich auch zu. Aber ob man das jetzt nutzt mit dieser Windkraft, ungezügigen Windkraftausbau, weiß ich nicht. Da gibt es in Rheinland-Pfalz sowieso auch unter den Piraten leider andere Ansichten. Okay. Gibt es noch weitere Fragen zu Rheinland-Pfalz? Okay. Dann haben wir, gehe ich rüber zu Saarland. Da steht keine besonderen Vorkommnisse. Dann gehe ich zu Sachsen. Ist da Florian da? Oder irgendjemand anders aus Sachsen, der berichten mag über das Vogelfutter? Gut, ansonsten ab der 169er Zeile lesen. Da gab es ja Stress, wie bekannt ist, in Chemnitz. Und die Durchsuchung der Landesgeschäftsstelle in Chemnitz. Ansonsten gehe ich jetzt weiter nach Sachsen-Anhalt. Mag da jemand berichten? Ja, hallo. Grüße aus Sachsen-Anhalt. Wir hatten am letzten Sonntag Wiederholungswahlen des Stadtrates in Stendal in der Altmark. Da war ja diese Wahlfälschung. Die Piraten haben 1,9% erreicht. Am 27. kommenden Samstag feiern wir Wurzeltag. Ich weiß noch nicht genau wie. Wir sind jedenfalls 6 Jahre jetzt in Sachsen-Anhalt, die Piraten. Und derzeit wird hauptsächlich an der Wahlkoordination und Strategie für die Landtagswahl 2016 gearbeitet. Wann ist die Landtagswahl? Am 13. März 2016. Gemeinsam. Oh, knapp, ne? Ja. Aber ich denke, das ist bei uns, wie in vielen anderen Verbänden, es fehlt uns einfach auch an Leuten, ne? Das altbekannte Problem, ja. Aber soweit ich weiß, koordiniert ihr das ja mit Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz oder sprecht euch ab und helft euch gegenseitig und so weiter, gell? Ja, da hat es jetzt ein erstes Koordinierungstreffen gegeben, da soll es auch weitere geben. Also wir gucken da, wo es Schnittstellen gibt und wo man halt Ressourcen zusammenlegen kann. Wir haben auch Unterstützung schon von anderen Landesverbänden zusätzlich auch noch zugesagt bekommen. Super. Also behaltet das mal alle vor, es ist nicht mehr ganz so weit. Die 3 Landesverbände haben im März, also Baden-Württemberg, braucht er noch Unterschriften? Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Sachsen-Anhalt. Na, wir, sag ich mal, müssen nur 1000 Unterschriften für unsere Landesliste jetzt sammeln. Was an Direktkandidaten noch kommt, wissen wir noch nicht, weil auch wir, sag ich mal, nicht mehr so viele aktive Regionen haben. Okay. Also Baden-Württemberg braucht jede Menge Unterstützung beim Unterschriftensammeln. Wenn die hinbekommen, was sie sich vorgenommen haben, fast alle Kreise mit Kandidaten auszustatten, dann müssen die über 11.000 Unterschriften sammeln. Baden-Württemberg war so abgesprochen, dass wir nach der Sommerpause verstärkt denen helfen, in den Gebieten zu kommen, wo weniger Piraten sind. Und dann sollten wir Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt auf jeden Fall im Auge behalten, dass da nicht sowas passiert wie letztes Jahr, wo wir auf die Schnelle da irgendwelche Unterschriften sammeln mussten. Ja, danke für den Bericht aus Sachsen-Anhalt. Wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht oder irgendwas, Unterstützung, mich ansprechen, ich versuche da zu helfen oder zu koordinieren. Danke. Ja, okay, danke. Schleswig-Holstein, ist die Kati oder irgendjemand anders da? Okay, die tun Dinge. Thüringen, keine besonderen Vorkommnisse. Na, dann gehen wir mal rüber zu Top 3. Themenbeauftragte Berichte. Ist der Bruno da? Nö. Dann hat irgendjemand, der Michael hat was reingeschrieben. Magst du dazu was sagen, oder? Ja, gerne. Ich war ja am Mittwoch in Aachen beim Treffen der AG Handel, Zusammenschluss verschiedener NGOs zu den IPA-Verträgen mit westafrikanischen Staaten und einigen Staaten aus der Karibik. Das sind auch Verhandelsabkommen, heißen European Partnership Agreement. Ja, gut. Es war insofern ganz informativ, weil ich mitbekommen habe, dass also einige Verträge noch nicht unterschrieben sind und noch nicht ratifiziert sind, dass in einigen Staaten vor Ort man gar nicht so richtig weiß, worum es in den Verträgen geht. Beispiel war zum Beispiel Senegal, wo der Präsident den Vertrag schon unterschrieben hat, aber sein Parlament gar nicht informiert hat. Das hat man dann durch sehr nachhaltiges Fragen in Interviews ihm herausgekitzelt. Teilweise informieren die Kirchen die Parlamentarier in den Staaten über diese Verträge, also Transparenz, ja. Und die Abgeordneten des Europaparlaments sind teilweise auch offensichtlich noch gar nicht inhaltlich über diese Verträge informiert. Also ganz spannend. Die NGOs planen für September, vielleicht Oktober, eine Tagung hier in Deutschland zu diesen Verträgen. Ich bleibe mit denen weiter in Kontakt, gehe auf die Mailingliste. Hauptansprechpartner ist für mich dann Francesco Mari von Brot für die Welt. Mal schauen, was sich da entwickelt. Ich habe angeboten, unsere Organisationsstruktur für Fragen an Mitglieder des Europaparlaments, wie wir das ja mit unseren Bundestagsabgeordneten auch gemacht haben, aber es gibt schon eine Zurückhaltung so in der direkten Zusammenarbeit mit Parteien und auch mit der Piratenpartei. Da hat mit den Grünen in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. Aber so ist das halt am Anfang. Ich denke, das Eis wird da im Laufe der Zeit dann auch schmelzen. Okay, danke dir. Welches Land ging es nochmal? Was nicht wusste, dass das... Der Senegal. Okay, danke. Gibt es Fragen zu Michael? Okay, dann gehe ich weiter. Sozialpolitik, Gernot, bist du da? Ja, schönen guten Abend zusammen. Es gibt nicht sehr viel zu berichten. Ich habe auch nur die wichtigsten Termine reingeschrieben. Wir treffen uns am kommenden Donnerstag beim Arbeitskreis Soziales in Hessen per Mumble. Dann am Mittwoch ist am 1.7. gibt es dann AGB-GE-Mumble-Sitzung und die Sozialpiraten-Sitzung ist am 12.7. Was interessant war, war am Sonntagabend, wir hatten da innerhalb der AGBGE das Thema Die Linken und das BGE. Die Linke bevorzugen ja das emanzipatorische Grundeinkommen und es gab halt eine sehr interessante Diskussionsrunde an diesem Abend. Also ich fand das sehr gut und der Jürgen, der Koordinator von unserer AGBGE, hat auch einen sehr guten Vortrag gehalten über die Probleme, die die Linken beim Grundeinkommen haben. Also da gibt es wohl innerhalb der Partei doch große Unterschiede in den Befürwortern und in den Gegnern. Gut, ja. Ansonsten tun wir Dinge und ich denke, dass wir nächsten Dienstag wieder mehr berichten können, denn wir treffen uns ja am Donnerstag und die letzte Sozialpiraten-Sitzung war sehr erfolgreich. Also wir haben viele Themen angesprochen, aber wir haben noch keine Ergebnisse und ich denke, dass wir jetzt am Donnerstag weitermachen können. Das war's und wenn noch Fragen sind, dann würde ich sie gerne beantworten, wenn ich kann. Danke dir. Gibt's Fragen zu Gernot? Okay. Dann gehe ich zu Gesundheit, tut Dinge. Umwelt habe ich nicht gesehen, tut auch Dinge. Energiepolitik, ja, Michael, bitte sehr. Ja, dann ich nochmal. Die Enzyklika des Papst Franziskus ging ja durch die Medien massiv. Ich habe mal einen Link reingestellt, ist übrigens auf Deutsch. Ich finde es insofern ganz spannend, weil die Diskussion jetzt auch noch so in andere Gruppen hineingetragen wird über den Papst und katholische Kirche und die anderen Kirchen können sich da auch nicht ganz entziehen. Also ich denke so an die Stammwählerschaft von CDU und SPD, so die 75-plus-Leute, zum Beispiel meine Schwiegermutter auch, wo jetzt vielleicht dann doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel geschaffen wird. Ich musste sehr schmunzeln, als ich denn da im Spiegel Online gelesen habe, dass sogar Exxon den Papst vorher besucht hat, um ihm ein paar Informationen zu geben. Den muss der, wie man so schön sagt, Arsch auf Grundeis gehen, wenn sie also schon solche Aktionen fahren. Link habe ich reingestellt. Naja, und so typisch natürlich auch aus USA, so die Reaktion von der Kirche, Umweltschutz ist wichtig, aber wirtschaftliche Entwicklung darf nicht gefährdet werden. Das ist halt immer noch der neoliberalistische Ansatz. Aber nichtsdestotrotz ging er breit durch die Medien und ich hoffe, dass jetzt auch woanders noch mehr diskutiert wird über dieses Thema. Dann gibt es eine Studie zum globalen Ausbau erneuerbarer Energien. Ich habe mal den Link reingestellt. Und was auch noch erfreulich ist, ich habe heute ein Schreiben von der Landesregierung bekommen. Und zwar hatte ich offiziell, also als Themenbeauftragter der Piratenpartei, die Landesregierung hier in Niedersachsen angeschrieben, mit den Bedenken zu der Konverterstation in Halbemund. Ich habe ja öfter mal darüber erzählt, dass das hier ein großer Streit ist und ich versuche auch die BIs hier zu unterstützen, weil diese Konverterstation aus unserer Sicht hier nicht notwendig ist und hier schon gar nicht hineinpasst. Die Bedenken habe ich dann auch geäußert und eben angefragt, wie die Landesregierung dazu steht. Und der Landwirtschaftsminister Meyer hat auch geantwortet, der für Raumordnung und Netzausbau in Niedersachsen zuständig ist und hat gesagt, dass die Landesregierung diese also teilt. Hat auch darauf hingewiesen, dass die Entscheidung natürlich eher auf Bundesebene mit Bundesnetzagentur und TenneT läuft, aber sie bemühen sich auch darum, dass in dem Sinne, wie das die Region hier auch möchte, eben zu realisieren. Mal schauen, was wir daraus machen können. Jo, noch Fragen? Mir ist aufgefallen, dass Exxon auch in Deutschland eine extreme Propaganda fährt in ihren Bereichen. Fracking und Erdgas und sonst was. Ist das nur mir aufgefallen oder du bist ja im Thema? Was also Exxon ist da sehr, sehr pulvert da meiner Meinung nach extrem viel Geld da rein. Ja, sie sind ja in Niedersachsen schon seit Jahren unterwegs mit Probebohrungen und versuchen das immer wieder zu promoten, das Thema. So ganz aktuell kann es nicht sein, aus Kostengründen. Und ich glaube, dass die Kosten da in die falsche Richtung laufen zum Fracking, aber das wird man sehen. Thomas Blechschmidt hat ja vor, weiß nicht, 2-3 Monaten da auch mal einen Artikel zu geschrieben zu der ganzen Situation, Kostensituation. Insofern ist nicht ganz schlüssig, warum sie da so große Werbekampagne fahren, aber ich hoffe, dass die ganze Szene der fossilen Brennstoffe langsam so ins Schwimmen kommt. Es ist ja nicht nur Erdöl, Erdgas, sondern vor allen Dingen auch Kohle. Hatte ich das letzte Mal erzählt, dass die Investitionen rausgehen aus der Kohle, dass hier so eine Kohleblase sich offensichtlich aufgebaut hat, weil China inzwischen weniger Kohle verstromt insgesamt. Die Erneuerbaren natürlich der Kohleverstromung sozusagen das Wasser langsam abgraben und die ganzen Kohlevorkommen, die in den Büchern großer Konzerne sind, nicht mehr so werthaltig sind. Also da kann in den nächsten 1-2 Jahren massiv was passieren. Das hört sich gut an. Gerüchteweise sollen ja, soll ich es jetzt nicht formulieren, GmbHs gegründet worden sein, wo manche Politiker oder Unternehmen gegründet worden sein, mit Geldgebern Exxon und Shell und wie die alle heißen, wo manche Politiker in Aufsichtsräten schon versprochen worden sind. Hast du da auch schon was gehört? Nee, da bist du irgendwie näher dran, Kraftamtes. Aber wenn es mal Hinweise gibt, greifen wir natürlich in Niedersachsen auch gerne auf. Ja, das sind Gerüchte. Erzähle ich da mal irgendwo mal so, nicht hier so offiziell. gut, dann gibt es noch Fragen zu Energiepolitik? Okay. Landwirtschaft, die Birgit ist entschuldigt für heute. Leonie, du bist doch hier. Magst du was erzählen oder? Nicht? Okay. Ich bin noch hier, habe aber nicht viel Neues zu erzählen, außer dass wir an einer 5-teiligen Serie über Flucht im Moment arbeiten, die sehr ausführlich wird. Also das ist ganz gut in der Mache, aber sonst aktuell gerade nichts Neues. Okay, danke. Kultur und Medien. Ich habe sie auf jeden Fall in Dings gesehen, in Berlin. Wer übrigens TTIP-Veranstaltungen haben möchte, aus der Sicht einer aus der Kultur, würde ich Sie mal fragen. Also ich habe einen Vortrag in Berlin von ihr gehört. Der war schon sehr, sehr, sehr hochwertig. Also kann ich nur empfehlen, dass man sie bucht. Aber fragt sie vorher, ob sie das machen will. Aber ihr Vortrag war definitiv gigantisch. Patrick ist nicht da, glaube ich. Der hat noch zu tun. Jens, bist du da? Ja, NSA ist ja nächste Woche dann wieder in Berlin. Am 1., glaube ich, ist da wieder der nächste Ausschuss. Der Michael, ist er da? Ja, ich bin da nach langer Zeit mal wieder. Ja, ich kann es ganz kurz machen. Wir haben gerade eine Sitzung gehabt vor ein paar Tagen und haben festgestellt, dass in Nordrhein-Westfalen 2 Fälle vorgekommen sind. Einer, wo Haftstrafe verhängt wurde wegen 3 Tage angeblicher Schulverweigerung. Und da gibt es Probleme, was die Erlangung eines tatsächlichen Schulabschlusses angeht. Und wir sind gerade am Eruieren, wie das in anderen Ländern läuft, weil wir haben ja Föderalismus und das läuft ja in allen Ländern ein bisschen anders. Wenn wir das haben, machen wir da eine Stellungnahme zu oder gucken, dass wir das irgendwie verwerten, weil da gibt es richtig Ungereimtheiten im Moment. Ja, ich selber war neben Stammtischen und KVs und KPTs auf der Marina Kassel. Darunter war auch eine gute Diskussion über innerparteiliche Bildung, die ja von der SG geleitet wird. Mit der arbeite ich zusammen, da halte ich mich also raus, soweit wie es geht, weil die machen das recht gut. Und an kommenden Termin habe ich jetzt am Wochenende den HELP, also den Hessischen Landesparteitag. Dann bereiten wir ein Relive-Treffen vor von der AG am Vorabend des PPTs. Das machen wir seit Bochum 1. Eventuell kriegen wir Leute dazu, die wir auf EU-Ebene die Arbeitsgruppe gegründet haben. Und im Oktober läuft eine Fachtagung von der Gesellschaft, wo ich inzwischen Mitglied geworden bin. Ich habe den Link mal geteilt. Das ist auch vielleicht für Bruno interessant, weil da geht es auch bei einem Vortrag um Urheberrecht. Das nur so als Langfristplanung. Ansonsten tun wir halt einfach Dinge und bereiten uns vor für die kommenden Landtags- und Kommunalwahlen, dass wir da unterstützen können, soweit es geht. Ich danke dir, Michael Kittlaus. Gibt es Fragen zu Michael Kittlaus zu Bildung, Forschung und Wissenschaft? Okay. Ist der Daniel Wagner zufällig da für freie Netze? Nee, er tut auch Dinge. Der Björn tut wohl auch Dinge. Hat eine schöne Analyse übrigens auf der HP gemacht. Der Björn und die AG auf jeden Fall. Hat uns eine Reichweite, dass, glaube ich, sogar der Tagesthemensprecher uns retweetet hat und diverse andere Journalisten. So, dann gibt es jetzt sonstiges Antragsportal zum BPT. Thomas, das war dein Anliegen an mich. Ja, genau. Ich hatte da auch so einen kleinen Antrag über die auf dem Wiki genannte Adresse geschickt. Und da stehen als Antragskommission Michael Ebner und Manfred Schramm. Und Manfred hatte ich da mal angesprochen, weil mein kleiner Antrag noch nicht im Wiki steht. Und er war ziemlich verwundert, dass er da als Mitglied der Antragskommission genannt wird. Und meinte, er würde dann auch mal Michael und dich ansprechen, wie das denn kommt. Also mir geht es jetzt hauptsächlich darum, wo landen eigentlich die Anträge, die man an diese Adresse schickt? Die Frage stelle ich mich auch. Die werde ich intern an Michael weiterleiten, weil er dafür zuständig ist. Ich habe auch das von einem Ansprechpartner heute mitbekommen als E-Mail. Ich kann ja jetzt dazu nicht partout sagen, wer das ist. Also normalerweise ist die Koordinatorin die Birgit, die sich darum kümmert. Aber ich werde entweder fragt bitte Michael oder halt die Birgit. Das ist nicht, dass ich das vergesse. Das ist extrem wichtig. Ja, welche Birgit? Aus Rheinland-Pfalz, die Birgit. Birgit halt. Birgit aus Rheinland-Pfalz. Okay, danke. Die sonst immer auch die Dings gemacht hat. Die ganzen Orga. Puh. Ist mein erster Antrag für den BPT, also von daher. Achso, okay. Macht doch sonst nur Landessachen. Aber dafür da viele. Ja, ist mir bekannt, habe ich schon gehört. Ja, Ansonsten gibt es da noch Fragen? Also Thomas, die Birgit macht nur Orga für den BPT. Mit Anträgen hat sie nichts zu tun. Okay, dann suche ich da auch nicht weiter nach. Brauchst du auch nicht. Wenn du aber was wissen willst, kannst du mich gerne ansprechen. Also dazu, wenn du mal was brauchst von der Birgit, E-Mail oder sowas. Aber das ist reine Orga-Aufgaben. Ich habe gestern noch mit ihr telefoniert. Okay. Und dann kann ich jetzt vielleicht auch bei der Gelegenheit noch was zum Thema Gorleben-Demo am 23. sagen. Also ich habe eben mal unser Redmine für den Vorstand durchgeguckt und da ist nichts entsprechend aufgetaucht. Ich habe mir auch den Account der Anti-Atom-Piraten angeguckt und da findet man in der Timeline auch nichts, dass im Vorfeld in irgendeiner Form ein Hinweis darauf gewesen wäre. Das ist alles sehr unbefriedigend und ich versuche es mal im Hinterkopf zu behalten fürs nächste Jahr. Wenn das allerdings immer Pfingsten ist, muss ich schon mal sagen, Pfingsten ist immer in Hannover, CSD. Aber das heißt ja nicht, dass im Wendland dann Leute sind, die gegebenenfalls dahin gehen könnten. Also ich weiß, dass da auch ein sehr in dieser Richtung aktiver Pirat zu Hause ist. Und von daher sollte es womöglich sein, da normalerweise möglichst wenigstens mit einem kleinen Fähnchen aufzutauchen und auf die Position der Piraten zu dieser Thematik aufmerksam zu machen. Also Thomas, das ist immer am Freitag vor Pfingsten. Und also wenn es drauf ankommt, würde ich auch hochfahren. Ich wohne zwar in München, ich habe aber einen guten alten Freund da oben wohnen. Und würde mich da unter Umständen auch mit meiner Frau zusammen zur Verfügung stellen. Also falls da Bedarf ist, also ich bin immer wieder mal hier im Mampel, du kannst mich also jederzeit darauf ansprechen. Ich bin vor allem sehr viel in der AG-Friedenspolitik oder AG-Friedenspolitik, da bin ich meistens zu finden. Okay, also ich habe jetzt auch die Anti-Atom-Piraten nochmal direkt angetwittert. Ich werde auch, wie gesagt, mit dem meines Wissens nach einzigen aktiven Piraten im Wendland direkten Kontakt aufnehmen und mal sehen, was wir da dann im nächsten Jahr hinbekommen. Danke für den Hinweis. Ja, da ich war, weil ich zufälligerweise da war, weil ich bin Konstant Berger und habe da bei dieser kulturellen Landpartie mitgemacht. Aber ich würde dann auch hochfahren und würde da ein bisschen unterstützen, weil mir liegt ja auch daran, dass wir Piraten mal ein bisschen weiter vorwärts kommen. Ja, also da bist du wirklich nicht alleine. Ich erinnere mich da noch an die eine Veranstaltung, die in der Nähe des Landtages stattgefunden hat, vor der Landtagswahl 2013. Und wo wir da Atomfässer aufgestapelt haben, etc. pp. Also das Thema ist natürlich ein niedersächsisches Thema. Und wenn wir da wieder aktiv werden, insbesondere auch im nächsten und im übernächsten Jahr, wo ja Kommunal- und dann Anfang 2018 Landtagswahlen stattfinden, das ist schon eine Notwendigkeit, das sehe ich genauso. Wieso ist das nur ein niedersächsisches Thema? Das ist doch in den letzten Tagen oder in der letzten Woche hochgekocht auf Bundesebene, Atommüll. Natürlich, mittlerweile ist es ein Bundesthema, weil ja bundesweit Endlager gesucht werden und ich schätze mal, da werden unsere Freunde in Bayern auch noch ihren Spaß mit haben. Aber bislang war es halt hauptsächlich aufgrund der Konzentration auf Gorleben als Endlager steckte ein tatsächlich niedersächsisches Thema. Da habe ich zumindest wahrgenommen. Also ich kann mich daran erinnern, dass in früheren Zeiten, dass man im ganzen Bundesgebiet demonstriert hat. Also ich sehe das schon eher bundesweit. Wir sollten da vielleicht nächstes Jahr darüber nachdenken, dass wir das dann machen können. Und auch eventuellerweise dazu aufrufen zu Demos. Aber ich habe da jetzt keine Schmerzen mit, dass wir das auch im bundesweiten Gebiet können das machen. Du hast die Strategieanalyse in Kassel mitbekommen, dass wir uns doch bitte aus solchen Themen rauszuhalten haben, weil wir damit sowieso eine Werbung für die Grünen machen? Ich kenne die Strategieanalyse und ich kenne fast 10 Strategieanalysen, Thomas. Das heißt aber nicht, dass wir eine Aktion, die sicherlich nicht kernthematisch oder urthematisch sind, dass wir die trotz alledem machen können. Das heißt ja nicht, wenn wir eine Strategie fahren, dass wir trotz alledem in irgendeiner Art und Weise rechts und links auch andere Sachen machen. Also wir sind ja nicht nur irgendwelche Soldaten, bitte. Leute, jetzt werdet mal alle mal ein bisschen, wie nennt man das, geschmeidiger. Ich danke dir für diese Aussage. Damit hast du meine Stimme gesichert. Es geht nicht um die Stimme oder irgendwas, es geht nur darum, es ist eine Strategie, ein Kern-Urthema. Wir wollen, du kommst mit den Hauptthemen nach vorne, aber rechts und links werden wir sicherlich immer was machen. Das heißt nicht, dass wir jetzt, wenn Probleme in Gorleben sind, dass wir da nicht drauf eingehen oder wenn es ein CSD irgendwo gibt, dass wir da nicht mehr auftreten. Also das hat doch keine, das hat doch keiner von uns erzählt. Nein, so direkt nicht, aber also man kann sich ja auch wunderschön das Ganze jetzt angucken. Und da war ja auch erst die Aussage, nein, TTIP, da machen wir nicht mehr zu. Und als dann so ein bisschen näher darauf eingegangen wurde, da kam dann von den Referenten doch wieder der Rückzug. In dem speziellen Fall und da und da und da. Aber es war schon bezeichnend, meiner Meinung nach, dass ausgerechnet dann eine Strategie, die sehr auf die Fokussierung auf Kernthemen in der Außendarstellung abzielte, dann in Kassel präsentiert worden ist. Wenn, wie du sagst, es zig Strategien gibt, die man auch hätte zeigen können. Wir haben einen Tag später mit Seko, glaube ich, die Strategie der Themenbeauftragten auch noch vorgestellt. Und da waren, ich glaube, 45 Themenbeauftragte oder Schwerpunkte, die wir nennen wollen. Und da war, und das hätten wir nicht gemacht, wenn wir nur sagen würden, wir machen nur noch die drei Kernthemen. Also ich wüsste nicht, warum wir jetzt hier alles einstampfen, uns Gedanken dazu machen, wie wir das so aufstellen, dass wir die ganzen Bundesausschüsse besetzen und dann nur das eine Thema bespielen. Natürlich werden wir hauptsächlich die einzelnen Themen bespielen wollen. Aber Gorleben sehe ich jetzt nicht unbedingt als niedersächsische Geschichte. Ich stelle mich auch gerne dahin. Ich werde mich gar nicht irgendwo an die Gleise fesseln oder so. Aber grundsätzlich habe ich da keine Schmerzen mehr. Also immer immer schon geschmeidig bleiben. Ich glaube, es gibt doch nochmal einen Unterschied. Wenn wir jetzt ganz massiv auf Atomkraft, also dagegen sein, setzen würden und das Thema in den Vordergrund pushen würden, dann würde ich den Einwand verstehen, dass man da die Kompetenz eher den Grünen zuschreibt und wir denen dann Aufmerksamkeit verschaffen, aber sich bei Aktionen sehen zu lassen, ohne die selber in den Vordergrund der eigenen Agenda zu stellen, das halte ich für nicht verkehrt. Also die darüber berichten werden, tun es dann und sehen, hey, Piraten machen da auch was. Vor allen Dingen, ich habe Grünen nicht gesehen in Gorleben. Es waren nur die Linken da. Ja, also ihr sprecht mir ja alle aus der Seele und rennt bei mir offene Türen ein, um mal gleich 2 5-Euro-Stücke zu opfern, 5-Euro-Scheine. Nur, also wer in Kassel dabei war und sich diese Strategiegeschichte angeguckt hat, der oder wer sie jetzt auch, da ja der Link rumgeschickt worden ist über die Bundesvorstände-Liste, sich jetzt anschaut und nicht weiß, was noch sonst so drumherum gelaufen ist, der muss schon den Eindruck bekommen, dass kaum noch Ressourcen dafür aufgewandt werden sollen, anderes zu bespielen als das, was da halt als drei sogenannte Kernthemen definiert worden ist. Es freut mich ausgesprochen, dass wir hier in einer Runde zusammen sind, die das vollkommen anders sieht. Der Eingangsvortrag ist jetzt bei YouTube hochgeladen von Seko. Soll ich mal den Link reinstellen? Sure. Kurze Nachfrage, weil wir gerade dabei sind. Welche drei Themen waren das dann? Muss ich raussuchen. Augenblick. Gib mir 2 Minuten. Dank dir. Ich glaube, da ist vieles, wird hier durcheinander geschmissen. Also bei mir war das so, dass in der Marina in Kassel Leute Vorträge halten konnten. Und die Vorträge wurden gehalten. Das heißt aber nicht, dass diese Vorträge das Bild der Partei für die nächsten Jahre so prägen. Sondern das war einfach, der Ron und der Thomas haben einen super Vortrag da gehalten, fand ich, haben das auch super gut ausgearbeitet. Ich hatte den Vortrag in einer anderen Form, also noch nicht so gut ausgearbeitet, auch schon mal gehört. Da ging es jetzt nicht dann, das allen aufzudoktrieren, sondern das war einfach ein Vorschlag, wie man in der Piratenpartei weiter vorgehen kann. Aus diesem Vorschlag kann man bestimmt ganz viele gute Dinge rausziehen. Ob man den aber jetzt 1:1 übernehmen wird, das möchte ich nicht nur bezweifeln, sondern das ist wahrscheinlich unmöglich. Es war eine Anregung und ein Gedankenaustausch, mehr war es nicht. Und es ist nicht verpflichtend, so sehe ich das jedenfalls. Ja, vor allen Dingen, weil also die drei Themengebiete wären gewesen Privatsphäre und Datenschutz als erstes, Transparenz, Open Data und Startups als zweites und Demokratie und Mitbestimmung als drittes. Und nun weiß der ein oder andere von mir, oder von euch vielleicht über mich, dass ich mehr ein Volli als ein Kerni bin, weil ich auch oft genug schon auf der Straße gestanden habe und weiß, wozu mich Menschen ansprechen, wenn es darum geht, uns einzuordnen. Und da nenne ich zwar auch diese Punkte, merke dann aber sehr schnell, und das zeigen ja auch diverse Meinungsumfragen, dass das nach wie vor Sachen sind, die leider in vielerlei Augen und Ohren noch nicht wirklich wahlentscheidend sind. Dass wir da auch durchaus mit anderen Sachen versuchen müssen zu punkten. Hier 0,3%, dann 0,3%, sodass wir dann letztendlich hoffentlich in der Summe auf die 5% kommen. In Sachsen-Anhalt wird ja jetzt versucht, diese sozialen Gedanken vom Schulleben umzusetzen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt den Namen von dem nicht im Kopf, wer das ist, aber da wird... Ich bin das. Wer? Wo? Der Tensor. Ach, Tensor, ja. Hallo. Ich bin, und du weißt ja, Ocean ist ja bekannt. Ja, sure. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Meiner Meinung nach gibt es drei Themen, die wir als Piraten bearbeiten sollten und die auch heute die Menschen beschäftigt. Das ist Wirtschaft, Soziales und eben unsere Netzkompetenz. Und alle anderen Sachen interessiert eigentlich die Bevölkerung relativ wenig. Ocean, ich muss dir insofern widersprechen. Wir hatten ja gestern auch wieder eine Zusammenkunft über Ausrichtung Wahlkampf. Das Schulim-Thema wird vermutlich nicht die Rolle spielen können, die du, ich und der Schulim sich da vorstellen, weil es ganz einfach nicht vermittelt wird. Das ist genau wie jetzt, was ihr gerade diskutiert habt, Marina Kassel, ich war da nicht dabei. Da sagt irgendjemand was, ne? Und mehr als die Hälfte aller anderen kriegt das jetzt so in den Hals, als ob das jetzt eine Verpflichtungserklärung sein soll, wie es weitergeht. Genauso ist mir das mit der Vorstellung dieser Schulim-Thesen, sage ich jetzt mal, gegangen. Darüber wird nicht diskutiert, das wird einfach zerredet. Ja? Finde ich ein bisschen schade, aber das ist das, was die Piratenpartei, na, ich sag mal, schon mindestens seit 3 Jahren ständig macht. Ja? Und wenn wir damit nicht von wegkommen, dann brauchen wir über 5% noch nicht mehr reden. Ja? Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich bin der Meinung, da braucht man nicht mal über 1% zu reden. Ja, aber dann tun wir doch jetzt mal Butter bei die Fische. Also es gab ja nun im Rahmen der Mitgliederumfrage diese schöne Aussage, Piraten bekennen sich zu ihren Kernthemen. Und das dann, wie gesagt, in Verbindung mit dem, was als Strategievortrag in Kassel genannt wurde. Was soll ich denn jetzt meinen Leuten sagen, wo dann zukünftig tatsächlich die Schwerpunkte liegen sollen, wenn es darum geht, in die Öffentlichkeit zu gehen? Dass natürlich jederzeit für alles das eintreten kann, was im Programm steht. Und ich bitte nachdrücklich darum, das auch zu tun, sonst wäre ich heute auch nicht bei der Geschichte zum Kirchenrecht gewesen. Das steht ja außer Frage. Aber ich muss doch meinen Leuten irgendwas mitgeben können, an dem sie sich festhalten können. Also da jetzt auch nochmal konkret die Frage an Christos. Was habe ich von dem halten, was in Kassel dort präsentiert worden ist? Denn schließlich ist das ja eine Veranstaltung gewesen, die nicht nur ein nettes Zusammensein darstellen sollte, sondern die auch tatsächlich dafür gedacht war, sozusagen ja das voranzubringen, was jetzt die Partei voranbringen soll. Also als allererstes wirst du in der öffentlichen Wahrnehmung auf Bundesebene definitiv mit den sogenannten Urthemen wahrgenommen. Da kommst du in der Presse vor. Ich habe heute, glaube ich, eine PM für morgen vorbereitet, wegen dem XXL Day in München oder wegen irgendeiner Drogengeschichte. Da werde ich als Zitatgeber drankommen und da gehe ich von aus, werde ich auch nicht drankommen. Wir machen hauptsächlich auf Bundesebene momentan Urthemen und rechts und links auch andere Themen. Und genau das Gleiche kannst du ja auch sagen. Du hast in jedem LV ein gewisses Programm, was du vertreten kannst. Also das Grundsatzprogramm auf Bundesebene, so mache ich es ja auch. Das heißt ja nicht, dass ich werde auf TTIP-Veranstaltungen eingeladen werden, genauso wie es vorher war, und werde dort meine Reden halten. Oder zu, was weiß ich, Maikundgebung, wo ich als Vorzeigeausländer da auch was sage. das ist alles im Rahmen des Machbaren. Das heißt ja nicht, dass wir, und das ist immer dieser Fehlschluss, den ich immer irgendwie den Eindruck habe, wenn du strategisch denkst, heißt es, wie kommst du voran, wie kommst du in der Wahrnehmung der Bevölkerung am besten wieder ran. Und das ist so wie bei anderen, was weiß ich, den Grünen, die Umweltpolitik ist es halt bei uns die Urthemen. Damit kommst du voran. Wenn du da ein Verhältnis zu hast, dass du irgendwas sagst, zwei Aussagen zu Kernthemen und dann oder zwei Aussagen zu Urthemen und dann noch ein, zwei andere Aussagen, dann hast du eher die Chance, dass du es so machst, dass du zu den anderen Themen auch was gehört wirst. Machst du aber nur zu allen anderen Themen was und vergisst deine eigenen Themen, dann ist das aus meiner Sicht ein Problem. Und jeder hat sicherlich seine thematischen Schwerpunkte. Ich kann jetzt den Michael, der für Energie eine Koryphäe ist, auch bundesweit, nicht erzählen, der soll nur kein Thema machen. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Als Beispiel, ich krieg hier Wortmeldungen und was. Gut. So, Tensor, bitte sehr. Ja, Christos, ich war zufälligerweise auch zugegen bei der Redaktionskonferenz am letzten Montag, also nicht gestern, sondern Montag davor. Da ging es darum, die Frage, kein Thema Datensicherheit im Bundestag zu klären, mittels eines Presseartikels. Ich habe da auch sehnsüchtig gewartet. Auf der zentralen Webseite der Piraten, www.piratenpartei.de, da ist meines Wissens nichts erschienen. Das ist jetzt erstmal eine Frage und dann zu dem Schwenk, wie kommen wir von unseren Kernthemen zu den anderen Themen. Darüber haben wir uns gestern auch unterhalten und da hatten wir eine ganz interessante Erkenntnis, dass man zum Beispiel Wirtschaftssoziales, was ja nun nicht Kernthema ist unbedingt, auf jeden Fall zum Gegenstand von Demokratie und Mitbestimmung gemacht werden kann. Also ich sage es jetzt mal für Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt ist ein ländlich geprägtes Bundesland oder eher ländlich geprägtes Bundesland. Und wenn man dort also sagt, man muss kommunale Wirtschaftsräume oder lokale Wirtschaftsräume stärken, ja, dann ist das auch eine Frage Demokratie und Mitbestimmung. Und nebenbei gesagt, ein schöner Schuss gegen TTIP, was man da auch mit unterbringen kann. Aber ich darf es auf keinen Fall vergessen, weil wenn wir Wirtschafts- und Soziales vergessen, sage ich jetzt auch mal als Unternehmer, der ich bin, fallen wir hinten runter. Ob da jetzt was passiert ist zum Bundestagshack vorletzte Woche, kann ich da jetzt partout nicht grundsätzlich sagen. Es war relativ, der Übergang oder der Aufbau des Teams hat ein bisschen länger gedauert, als ich mir vorgestellt habe. Ich weiß, dass ab dieser Woche viele Sachen dann halt auch passiert sind, die wir hatten, die wir wollten. Sorry, da muss ich jetzt sagen, Game Over, ja. Die Zeit, solche Pressemeldungen müssen sofort raus, sonst können wir sie nicht verwerten, ja. Und ich biete mich da auch gerne an, dort selber mitzuarbeiten. Ich muss mal sehen, wie das mein Zeitpunkt hergibt. Aber ich werde mich da diesbezüglich auf jeden Fall nochmal an die SG-Presse wenden. Ich würde mich freuen, wenn du da mithelfen wollen würdest, weil definitiv ist das eine gute Sache. Wie gesagt, ich weiß es nicht aus dem FF, da müsste ich selber gucken, ob da was raus passiert ist. Außerdem solche Fragen, ob da eine PM passiert ist, bitte montags immer geben. Bitte. Frage zur Wirtschaft und Soziales. Sicherlich ist der Wirtschaftsfaktor und auch der soziale Faktor ein wichtiger Faktor, den man mit dazu nehmen kann. Wie ich schon mal sagte, kannst du über Wirtschaft, über Startups gehen, kannst du über verschiedene andere Sachen gehen, wo du unsere Kompetenzen nach vorne bringen kannst. Du musst es nur vermarkten können. Gut, ich will das ja gar nicht auf direktem Weg, ja. Ich will das in die Kernthemen einbauen. Und das war ja meine Aussage, das meinte ich damit. Wir gestern zusammensaßen, hatten so das Gefühl, dass das auch ganz gut geht. Selbst aus meiner Sicht funktioniert es. Natürlich funktioniert es. Wenn du die Kernthemen mit einem Thema dazu mischst, dann kannst du das sicherlich nach vorne bringen. Gerade im Bereich Startups in größeren Städten sind wir aus meiner Sicht relativ gut aufgestellt. Also gerade wirtschaftliche Kompetenzen, also nicht die wirtschaftlichen Kompetenzen, sondern die Kompetenzen im Bereich Startups oder neue, wie es so schon hieß, neuer Markt früher, haben wir Ressourcen und da haben wir auch Möglichkeiten, das vernünftig in irgendeiner Art und Weise nach vorne zu bringen. Aber lass uns mal hier irgendwie das hier mal beenden und dann offenes Mikro machen, oder nicht? Ja, auf das Mikro ist das ja mehr oder weniger. Ja, aber wird aufgenommen. Also mir ist es egal, wir können weiterreden, wie ihr wollt. Aber aus Erfahrung reden dann meistens mehr Leute. Gut, schließen wir die Sitzung um 21.15 Uhr und machen jetzt offenes Mikro. Bitte. Das heißt, meine Wortmeldung kann jetzt? Nee, deine Wortmeldung, ach nee, kannst du haben, bitte. Warte mal kurz, wollt ihr die Aufzeichnung weiter haben oder nicht? Nee, mach aus. Okay. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.